Vorbei! Justus, Mensch! Was ist hier los? Keine Bewegung! Hände hoch! Los, Kollegen, jetzt hat er vorbeigeschossen! Bist du verrückt, Justus? Lach doch nicht! Das ist doch alles gestellt! Es ist eine Pumpe mit einem raffinierten Mechanismus und einem Tonband im Inneren. Alle Geräusche werden von Band gespielt. Keine Bewegung! Hände hoch! Seht ihr? Jetzt fällt mir wieder ein. Ich habe ja in der Zeitung gelesen, dass Powder Gulch in seinem ursprünglichen Zustand wieder aufgebaut werden soll. Als Touristenattraktion. Man kann reiten und Geistern begegnen. Und eine Wildwestshow gibt es auch. Hab ich einen Schreck gekriegt. Zittern jetzt noch die Knie. Verständlich, Kollegen, verständlich. Aber jetzt weiter im Text. Sehen wir mal im Tagebuch. Vorsicht, Justus, da kommt Java Jim. So ist es. Und jetzt her mit dem Buch. Nein, lassen Sie mich. Er hat das Buch. Hinterher. Wir müssen es ihm wieder abnehmen. Stehen bleiben. Dieb. Er entwischt uns. Da kommt jemand aus dem Stall. Er hat zwei Revolver. Eine Puppe. Java Jim erschrickt. Er fällt über den Wassertrog. Er hat das Buch verloren. Wartet, ich hole es mir. Sieht gar nicht schlecht aus, die Puppe. Und lachen kann sie auch. Weil sie keine Puppe ist. Was? Keine Puppe? Wieso denn? Weg hier! Nein! Beruhigt euch, Kinder. Ich bin der Verwalter von Powder Gulch. Und das hat der Kerl wohl auch gemerkt. So, und nun erklärt mir mal, was ihr hier zu suchen habt. Oh, schade, dass er uns entkommen ist. Was ihr hier treibt, will ich wissen. Wir haben ermittelt. Wir wollen herausfinden, was Angus Gunn 1872 hier in Powder Gulch wollte. Gunn und sein Schatz. Aha, ich verstehe. Kommt doch mal mit ins Büro. Danke, Sir. Lasst mich mal vorangehen. Na, dann wollen wir mal sehen. Wo haben wir es denn? Aha, hier. In diesem Buch. Aha. Klani, Kinder, Justus, Bob. Das ist Rory. Ich sehe mal nach. Hier sind wir, Rory. Hier. Hey, da ist jemand bei ihm. Lass mal sehen. Ah, das ist Professor Shai. Er kommt mit hierher. Hallo, Professor Shai. Guten Tag, liebe Kinder. Na, seid ihr bei der wissenschaftlichen Arbeit für euer Gemeinschaftsprojekt Argyll Queen? Das könnte man so sagen, Herr Professor. Wir ermitteln, was Angus Gunn hier in Powder Gulch getrieben hat. Aber wieso sind Sie hier? Ich bin der wissenschaftliche Berater von Powder Gulch. Meint ihr, dass es tatsächlich einen Schatz gibt? Das wäre allerdings eine wissenschaftliche Entdeckung von historischer Tragweite. Ach du meine Güte, noch so ein Wirrkopf. Wie bitte? Na, schon gut. Ich verschwinde lieber gleich wieder. Professor Shai bot großzügige Hilfe an. Er arbeitete mit den Jungen das Tagebuch durch und erörterte einige wichtige Fragen mit ihnen. Beispielsweise bemühte er sich herauszufinden, weshalb Java Jim so gut Bescheid wusste. Unter dem 11. November des Jahres 1872 hatte Gunn eingetragen, zur Zypresseninsel gesegelt, mit schwer beladenem Boot fast gekentert, Besitzer der Insel ging auf Vorschlag ein. Zypresseninsel? Wieso Zypresseninsel? Was hat Angus von dort geholt? Es gibt nur eine Insel hier in der Nähe, auf der Zypressen wachsen. Nur sie kann er gemeint haben. Und wenn wir wissen wollen, was er von dort geholt hat, dann würde ich sagen, fahren wir doch hin und sehen uns dort um, nicht wahr? Ich weiß, welche Insel Sie meinen, Herr Professor. Aber die ist unbewohnt. Aber das macht doch nichts. Vielleicht hat Angus eine Zypresse geholt und als Wegweiser für den Schatz aufgestellt. Du spinnst, Bob. Warum? Eine Zypresse kann im Nebel richtig geisterhaft aussehen. Du spinnst trotzdem. Kommt, Kinderlein, zankt euch nicht. Wir fahren zur Insel. Justus hatte geschwiegen.